beginnst du nach den Sternen zu greifen, aber begreifst du nun und verstehst, für dich gibt es keine Neuigkeiten, denn es ist jetzt auch zu spät. Den Zug hast du mal wieder verpasst, denn ich hätte etwas glücklicher gemacht. Es bleiben dir nur noch zwei Möglichkeiten. Willst du gehen oder willst du bleiben? Doch ich lebe und liebe noch. Ich komme raus aus diesem Loch. Sich umzudrehen hat keinen Zweck, denn du bist schon zu weit weg. Der Blick zurück ist nun Geschichte, der Blick nach vorne Utopie. Das, was jetzt geschieht, ist richtig. Für was anderes lebst du nie. Ganz egal, welche Tür du aufwählst, ganz egal, welchen Weg du jetzt gehst, du wirst nicht ein Stück weiterkommen, denn deine Hoffnung wurde dir genommen. Doch ich lebe und liebe noch. Ich komme raus aus diesem Loch. Sich umzudrehen hat keinen Zweck, denn du bist schon zu weit weg. Warum, weshalb, weswegen? Neue Chance wird sie dich nicht geben, verpasst. Drum, sie ist jetzt ein, dein Augenblick ist vorbei. Ich lebe und liebe noch. Ich komme raus aus diesem Loch. Sich umzudrehen hat keinen Zweck, denn du bist schon zu weit weg. Ich lebe und liebe noch. Ich komme raus aus diesem Loch. Sich umzudrehen hat keinen Zweck, denn du bist schon zu weit weg.